Dann geht's weiter mit dem sechsten Kapitel, die Flucht. Im Kerker kann Mathilda erst nicht einschlafen. Wohin ist Kokosnuss geflogen? Und was hat er vor? Shabako und Kashta schlafen schon längst. Oskar schlummert sowieso wie ein Murmeltier. Mathilda seufzt, dreht sich auf die Seite, lauscht noch einmal, doch bald schläft auch sie ein. Früh am nächsten Morgen bringen mehrere Soldaten Mathilda, Oskar und die anderen zur Baustelle der Pyramide. Die Freunde staunen. In der Ebene am Fluss trocknen Millionen von Schlammziegeln in der Sonne. Die Baustelle sieht aus wie ein riesiger Berg aus flach ansteigenden Rampen, auf denen unzählige Arbeiter schwere Steinquader mit den Seilen hinaufziehen. Die Rampen werden aus den Schlammziegeln gebaut, erklärt Kashta. Wo ist denn die Pyramide? Fragt Mathilda. Sie wird von den Rampen verdeckt, antwortet Kashta. Wenn die steinerne Pyramide fertig ist, werden die Rampen wieder abgebaut. Tja, wir Ägypter, sagt Chepi mit stolz geschwellter Brust, haben ziemlich was auf dem Kasten, wenn man mal so sagen darf. Einer der Soldaten zeigt auf einen großen Steinquader und befiehlt, den bringt ihr nach oben. Mathilda schluckt, das Riesending? Bis da ganz hoch, fragt Oskar. Doch Kashta hat schon einen Eimer mit Wasser gefüllt und schüttet ihn vor dem Quader aus. Pack mit an, ruft der Nubier, schlingt ein Seil um den Quader und beginnt, ihn über die rutschige Wasserfläche zu ziehen. Ha, ruft Oskar, guter Trick. Kashta und Shabako schieben und Mathilda, Oskar und Chepi ziehen den mächtigen Quader Stück für Stück über die Rampe hinauf. Sie sind erst wenige Meter weit gekommen, als Mathilda einen Menschenauflauf bemerkt. Sie traut ihren Augen nicht. Da kommt Kokosnuss. Er zieht die Eierschale in ihre Richtung. Sie sieht wieder aus wie ein richtiges Flugmobil, nur dass die Rotorblätter nun Palmenblätter sind und der Mast aus einem Palmenstamm besteht. Als die Soldaten Kokosnuss erblicken, rennen sie panisch davon, um Verstärkung zu holen. Sie erinnern sich noch gut, dass der kleine Drache Feuer speien kann. Die Bauarbeiter aber staunen. Solch ein seltsames Gefährt haben sie noch nie gesehen. Misstrauisch halten sie einen gehörigen Abstand. »Ich habe das Flugmobil repariert«, ruft Kokosnuss den anderen zu. »Nur kann ich das Triebwerk nicht alleine starten. Jemand muss die Kurbel drehen.« »Die Soldaten«, ruft Mathilda, »können jeden Moment zurückkommen.« »Hihihi«, richert Kokosnuss, »ich weiß, ich habe einen Plan.« »So, so«, hören sie plötzlich eine bekannte Stimme. »Du hast also einen Plan.« »Der Pharao.« Die Bauarbeiter und Chepi werfen sich in den Staub. Kokosnuss, Mathilda, Oskar und die beiden Nubier stehen wie angewurzelt. Wie in der letzten Nacht spricht der Pharao von seinem tragbaren Thron herab. Überall wimmelt es plötzlich von Soldaten. Mathilda verlässt der Mut. Jetzt ist eine Flucht ganz und gar unmöglich und obendrein wird der Pharao ihnen bestimmt auch noch das Flugmobil wegnehmen. »Sag mir, kleiner Drache«, spricht der Pharao, »was ist das für ein seltsames Ding und von welchem Plan sprichst du?« »Nun, antwortet Kokosnuss, »ich wollte nur dieses Gefährt holen, um es dir als Geschenk zu überreichen. Das ist nämlich mein Plan.« »Aha, ein Geschenk«, erwidert der Pharao. »Und was kann man damit machen?« »Fliegen«, sagte Kokosnuss. Da bricht der Pharao in schallendes Gelächter aus. »Ha, ha, es fliegt, ich lach mich kringelig, hihihi, ich kann nicht mehr, hüp, hüp, hüp, hü.« Alle Ägypter stimmen in das Gelächter ein, sogar Chepi. Denn Fliegen, das weiß jedes Kind im alten Ägypten, das können nur die Tiere mit Flügeln. »Aber es stimmt«, sagt Kokosnuss, »steig nur hinein. Ich drehe an der Kurbel und dann fliegt das Flugmobil.« Plötzlich verstummt der Pharao und alle Ägypter verstummen mit ihm. Es ist so still, dass man eine Maus schnarchen hören könnte. »Das ist eine Falle«, sagt der Pharao. »Dieses Ding ist gefährlich, das rieche ich 3 Meilen gegen den Wind. Du wirst da jetzt selbst hineinsteigen, dann werden wir ja sehen.« »Ich soll selbst hineinsteigen?«, fragt Kokosnuss, »obwohl das Ding für dich bestimmt ist?« »Gerade deshalb«, sagt der Pharao. Kokosnuss zuckt mit den Schultern und steigt in das Flugmobil. »Jetzt brauche ich aber noch 2, die den Mast halten«, sagt der kleine Drache, »sonst ist es instabil.« »Umso besser«, sagt der Pharao, »die beiden Nubier sollen das machen.« Kashta und Shabako betrachten ängstlich das Gefährt, doch als Kokosnuss ihnen zuzwinkert, steigen sie zu ihm in die Eierschale. »Jetzt brauche ich noch 2 am Seitenruder«, sagt Kokosnuss. Hehe, grinst der Pharao. Das ist genau der richtige Platz für den Händler und für das Stachelschwein. Schepis Augen weiten sich. Aber ich bin unschuldig. Bitte, bitte, ich will nicht in dieses Ding steigen. Keine Widerrede, entgegnet der Pharao, und als Mathilda dem Händler einen aufmunternden Klaps gibt, folgt Schepi ihr zitternd in das Drachenmobil. Nun muss noch jemand an der Kurbel drehen, sagt Kokosnuss. Der Blick des Pharaos fällt auf Oskar. Das besorgst du. Wollen wir noch einmal sehen, ob ihr wirklich fliegen könnt. Haha. Wieder stimmen Soldaten und Bauarbeiter in das Gelächter ihres Herrschers ein. Oskar aber sagt, jo, dann drehe ich mal die Kurbel. Soll ich danach selbst in das Ding klettern? Gut geraten, sagt der Pharao fröhlich, aber erst an die Kurbel. Oskar dreht einmal, zweimal, dreimal mit Schwung, das Triebwerk stottert und gluckst und gluckert und glotzt und sprotzt und springt an. Erschrocken springen die Ägypter hinter den Steinquadern in Deckung. Zurück, zurück, brüllt der Pharao. Aus sicherer Entfernung betrachtet der Herrscher das ratternde Gefährt. Noch niemals hat er ein so gefährliches Geräusch gehört. Was ist das nur für ein Ding? Wie froh ist er, dass er nicht in die Falle getappt und dort eingestiegen ist. Bestimmt kommt niemand aus dem Ding lebend heraus. Oskar klettert zu den anderen und Kokosnuss betätigt den Hebel für die Beschleunigung des Rotors. Das Triebwerk heult auf und die Palmenblätter beginnen sich zu drehen, erst langsam, dann immer schneller und schneller. Kashtar und Shabako stützen den zitternden Rotormast, Mathilda hält das Seitenruder, Oskar prüft den Ventildruck und Schepi hält sich vor Angst die Hände vor sein Gesicht. Ab geht die Post, ruft Kokosnuss und zieht den Steuerknüppel nach oben. Das Flugmobil hebt ab. Der Pharao traut seinen Augen nicht. Die Ägypter, die sich eben noch hinter den Steinquadern verbargen, kommen mit offenen Mündern hervor und starren gebannt auf das Gefährt, das immer höher in die Lüfte steigt. Kokosnuss lenkt das Flugmobil ein paar Mal im Kreis über die Köpfe der Bauarbeiter, Soldaten und über den Pharao hinweg. Auf Wiedersehen, Herr Pharao, ruft der kleine Feuerdrache. Beim nächsten Mal fliegen Sie ein Stückchen mit uns. Der Pharao aber blickt ungläubig auf das fliegende Ding. Das ist doch nicht möglich. Jetzt steigt es höher, dreht eine Runde um die Pyramidenbaustelle und nimmt Kurs in Richtung Süden. Der Pharao lässt es nicht aus den Augen, so lange, bis es im unendlichen Himmelsblau verschwunden ist. O Herrscher, ruft ein Soldat, die Gefangenen flüchten. Was du nicht sagst, brummt der Pharao. Sollen wir etwa hinterherfliegen? Die Soldaten blicken einander ratlos an und schütteln die Köpfe. Der Pharao aber klatscht in die Hände und ruft, Ägypter, ihr habt's gesehen, fliegen ist möglich. Alle Bauleiter treffen sich heute Nachmittag bei mir im Palast. Was dieser kleine Drache bauen kann, das müssen wir doch auch hinbekommen. Stellt euch nur vor, wir könnten fliegen wie die Vögel. So versuchen die Ägypter, eine Maschine zu bauen, mit der sie fliegen können. Nach ihnen forschen noch viele andere Menschen an dieser Idee, doch es sollte noch fast 4500 Jahre dauern, bis der Traum vom Fliegen in Erfüllung ging. Tatsächlich versuchten Menschen früh, fliegende Maschinen zu bauen, doch obschon die Ägypter vor 4500 Jahren dazugehörten, wahrscheinlich nicht. Geträumt haben sie aber bestimmt davon.